بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir haben letzte Woche angefangen über das die letzte Grundsäule, die dritte Grundsäule zu sprechen, und das war was? Über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam haben wir angefangen zu sprechen. Ja, wir haben ein bisschen erzählt, wann er geboren wurde, womit er zum Propheten wurde, wodurch er entsandt wurde. Und wir haben ein bisschen Isra und Miraj erklärt. Und haben, Alhamdulillah, einige Sachen letztes Mal besprochen. Und werden inshallah dieses Mal abschließen mit der letzten Säule. Unsere erste Säule war Allah subhanahu wa ta'ala. Das Kennen von deinem Herrn, wissen wer er ist, und das verinnerlichen. Die zweite Säule, das Kennen deiner Religion, Al-Islam, und das mit Beweisen. Und das ist ganz wichtig, diese Aussage mit Beweisen, weil wir müssen, wenn wir unsere Religion lernen, die Religion mit Beweisen lernen. Und wenn wir unsere Religion lernen, dann müssen wir unsere Religion so lernen, wie sie offenbart wurde und wie sie zu Propheten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba das uns erklärt und verstanden haben. Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, ich verstehe das anders, ich möchte das anders erklärt haben. Der Manhaj, die Art und Weise, eine Sache zu verstehen oder die Art und Weise, eine Sache zu erklären, ist immer die Art und Weise von Allah, seinem Gesandten, und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die Sahaba. Das sind besonders in den Fundamenten, in der Aqidah, ja, ist das sehr, sehr wichtig. Keiner kann hinkommen und sagen, ja, mein Sheikh, mein Hoja hat das so erklärt. Ja, jeder, der eine Sache erklärt, was mit Ibadah zu tun hat, muss einen Beweis dazu bringen. Ansonsten ist diese Sache abzulehnen. Inshallah dazu mehr. Inshallah später dazu mehr. Auf jeden Fall, unsere dritte Assel, unsere dritte Säule war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, damit wir ihn kennen. Und wir haben ein klein bisschen ihn kennengelernt. Und inshallah, wenn uns Allah Leben gibt, werden wir mal eine kleine Sira machen über ihn. Ja, nicht detailliert, aber ein bisschen klein. Kurz, damit wir ein bisschen Ahnung haben über diese ganze Sache. Aber das hier kann man schon eine Zusammenfassung der Zusammenfassung vielleicht nennen. Wallahu alam. Aber es ist sehr, sehr wichtig, die wichtigen Punkte zu kennen. Wir haben gesagt, 5 Punkte sind wichtig beim Gesandten Allahs, dass wir sie wissen. Was war das? Erstens seine Herkunft, zweitens seine Sunna, drittens sein Leben, viertens wodurch wurde er Prophet und wodurch wurde er zum Gesandten, und fünftens mit was wurde er entsandt und warum. Und wir haben seine Herkunft, ja, sein Leben, und wir haben auch erfahren, wodurch er Prophet wurde und wodurch er zum Gesandten wurde. Zu seiner Sunna kann man viele sagen. Aber die Sache ist eigentlich eindeutig. Seine Sunna ist, wer ihm gehorcht, ja, so wie er es getan, gesagt hat oder geschwiegen hat bei den Sahaba, als sie es taten oder sagten, dies bezeichnet man als seine Sunna. Ja, die Sunna vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ist, alles was er sagt, gesagt hat, alles was er tat, oder alles, was die Sahaba taten oder sagten und er entweder einverstanden zeigte oder sich enthielt, also nichts sagte. Dies bezeichnet man als die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, und womit er geschickt wurde und warum, erfahren wir inshallah gleich. Machen wir weiter im Buch. Der Sheikh sagt: فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. Wir haben, bevor er Hijra gemacht hat, 10 Jahre hatte Tawhid, im 10. Jahr wurde er emporgehoben zu Allah subhanahu wa ta'ala, und dann wurde ihm und uns auch die 5 täglichen Gebete zur Pflicht gemacht. Nachdem er ausgewandert ist, nachdem die Auswanderung zur Pflicht gemacht wurde und er auswandern musste, das ist eine ganz wichtige Sache, er musste auswandern. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er rausging aus Mekka, war er traurig, denn er liebte Mekka sehr. Ja, und er drehte sich zu ihr um und er sagte: Bei Allah, ich hätte dich niemals verlassen, wenn sie mich nicht ausgetrieben hätten oder wenn sie mich nicht austreiben würden. Das ist eine Liebe zu Mekka, die er uns zeigt hier. Man kann daraus viel entnehmen. Ja. Unter anderem zwei wichtige Punkte. Ja. Und zwar ist das, dass man an seinem Ort bleibt, wo man eventuell geboren und aufgewachsen ist, und versucht, die Leute so gut wie es geht zum Islam zu rufen und so gut wie es geht seine Religion zu leben. Wenn jedoch dieser Faktor gestört wird und man seine Religion nicht mehr ausüben kann, man bedroht wird und man erpresst wird oder man diese Möglichkeit eben nicht mehr hat, seine Religion auszuleben und sogar mit dem Leben bedroht wird, wie es bei den Sahaba und dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam war, dann musst du auswandern. Selbst wenn es dein geliebter Ort ist, musst du diesen Ort verlassen, auswandern, so wie wir hatten, so wie wir es schon gesagt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O meine Diener, meine Erde ist weit genug, auf dass ihr auf ihr auswandert sozusagen. Meine Erde ist weit genug, wenn ihr mich aufrichtig anbetet. O meine Diener, meine Erde ist weit genug, wenn ihr mich aufrichtig anbetet. Also wenn ihr Allah anbetet und nicht die Leute um euch herum und die Stadt nicht, wenn ihr sagt, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt auswandere, dann habe ich ja keine Freunde da, habe ich ja keinen, ich kenne den Ort nicht, ich weiß nicht, meine Familie ist nicht da. Wenn dir das wichtig ist, dann bleib da, wo du bist. Aber wenn dir Allah wichtig ist und dein Gesandter wichtig ist, dann wanderst du aus. Wann? Wenn es dir unmöglich gemacht wird, deine Religion auszuleben oder wenn du sogar bedroht wirst wegen deiner Religion. Auf jeden Fall, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Medina ankam und dann sozusagen gefestigt wurde, sich niederließ, sesshaft wurde, dann wurde ihm die restlichen Angelegenheiten vom Islam zur Pflicht gemacht. Wie zum Beispiel Az-Zakah, die Pflichtsteuer, Was-Sawm, das Fasten im Monat Ramadan, Al-Hajj, die Pilgerfahrt für jeden, der das kann, Al-Jihad, natürlich alles mit der Reihenfolge, eine nach der anderen. Dann Al-Jihad, der Kampf für Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Adhan, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر also der Adhan kam dann auch und das Gute gebieten und das Schlechte verbieten und so weiter وغير ذلك من شعائر الإسلام und andere Gebote und Gesetze von dem Islam. Dann sagt der Sheikh أخذ على هذا عشر سنين und das hat diese restlichen Gesetze, die kamen, guck mal, 10 Jahre kaum Tauhid. 3 Jahre hat er gebetet. War nur Gebet. Guck mal, die Wichtigkeit, dass man das versteht. 10 Jahre Tauhid, Aqidah, festigen. Damit du richtig fest bist. Und dann kommt 3 Jahre Gebet. Das Wichtigste nach der Shahada. Das Wichtigste nach deiner Aqidah ist Gebet. Das da ist gut drin. Dann kommen die restlichen Sachen. Subhanallah. Ja? Und diese ganzen anderen restlichen Sachen. Zakah, Hajj, Jihad, Fasten, gute Gebete, schlechte Gebete und diese ganzen anderen Gesetze, was kamen, was jetzt viel vom Islam ausmacht, waren nur diese 10 Jahre. Die letzten 10 Jahre. 10 Jahre Tauhid, weil viele sagen, ja okay, ich lese 2 Bücher über Tauhid, Aqidah, dann habe ich verstanden, dann sitzt das gut bei mir und dann kümmern sie sich um die anderen 10 Jahre. Also du musst dich viel kümmern um Tauhid und dann um dein Gebet und dann um die anderen Sachen. Dann sagt der Sheikh, وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق. Danach starb der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Und er starb im Schoße Aisha. Als er krank wurde und seine Zeit gekommen war, hat er die Erlaubnis von seinen anderen Frauen genommen, dass er bei Aisha bleiben darf, bis der Todesengel ihn holt. Und dies wurde ihm natürlich gewährt. Und er starb im Schoße von Aisha radiallahu anha. Und das ganz Wichtige hier ist, und seine Religion ist am Leben. Ja? Seine Religion ist da. Wir kommen gleich zu den Beweisen. Ja? Und dann sagt er, وَهَذَا دِينُ. Und das ist seine Religion. Ja? Was, das ist seine Religion. Was ist seine Religion? Was wir bis jetzt hatten und was jetzt noch kommt. لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْ. Es gab nichts Gutes, außer der Gesandte Allahs hat es uns erwähnt, was in Bezug auf Religion ist. Und nichts Schlechtes, wovor er uns gewarnt hatte. Also er hat uns alles Gute gesagt und alles, vor allem Schlechten hat er uns gewarnt. Was ist dieses Gute und Schlechte? Er sagt, وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ. Und das Gute, worauf er uns deutete, التوحيد. التوحيد. Dass du Allah eins machst. Dass du erkennst, dass Allah gibt, dass er ein Einziger ist und keine Partner hat. وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّ اللَّهِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهِ وَيَرْضَهُ. Und alles, was Allah liebt und damit zufrieden ist. Guck mal diese Unterscheidung. At-Tawhid, wichtigste. At-Tawhid, ja, diese Ein-Gott-Glaube, dass Allah einer ist, in allen Sachen, in allen Bereichen, überall, damit es unter deine Haut geht. Ja, und dann, وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَهُ. Und alles natürlich, was Allah liebt und er zufrieden damit ist. Und was ist das Schar, was ist das Schlechte? وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ. Und das Schlechte, wovor er uns gewarnt hat, Schirk. Das Gegenteil von Tawhid. Das ist das Schlimmste. Das Beste, was du machen kannst. Das Beste, was ein Mensch machen kann. Guck mal, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Beste, was ich und die Gesandten vor mir jemals gesagt haben, war La ilaha illallah. Und so weiter. Aber La ilaha illallah. La ilaha illallah. Das Beste und Wichtigste, was es gibt. Wegen La ilaha illallah wurden Himmel und Hölle erschaffen. Wegen La ilaha illallah wurden wir auf die Welt gebracht. Wegen La ilaha illallah kommt die Waage, kommt die Abrechnung. Wegen La ilaha illallah kommen wir ins Paradies oder in die Hölle. Subhanallah. Deswegen ist das Schlimmste, was du machen kannst, das Gegenteil. Ashirk. Beigesellung. In jeglicher Art. Und wir würden dazu kommen. Was ist Schirk? Und was kann man Religion auslöschen? Man muss diese Sachen wissen. Es gibt viele Sachen. Ja? Und der Scheich, derselbe, der das Buch geschrieben hat, er hat auch ein Buch geschrieben und er hat da die 10 wichtigsten oder häufigsten Gründe genannt. Und das erste ist natürlich hier auch Schirk, wie man seine Religion rausgehen kann. Und Schirk ist das Schlimmste. Als Luqman zu seinem Sohn sagte, وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَذِيمٌ. Er sagt, wisse mein Sohn, dass Schirk, Gottes Beigesellung ist das schlimmste Unrecht, was du tun kannst. Das schlimmste Unrecht. Warum? Ja, ist nicht schlimmer, wenn ich Leute ausraube, wenn ich sie ermorde, Kinder abschlachte, ist das nicht schlimmer? Nein. Alles Schlimme, was du kennst, alles Grausame, was du kennst, alles Gefährliche, was du kennst, es ist nicht so schlimm wie die Gottes Beigesellung. Wie wenn du sagst, es gibt 2 Götter, es gibt 3 Götter. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, es ist, ich druck's mal hart aus, es ist weniger schlimm, wenn du ein Kind tötest, wie wenn du Allah was beigesellst. Allah etwas beizugesellen, ist das Schlimmste, was es gibt. Weil er ist derjenige, der dich erschaffen hat. Er ist derjenige, der dir alles gegeben hat. Er ist derjenige, der dich wegen diesem Grund erschaffen hat, dass du ihn eins machst und du sagst ihm, nee, du bist 2, 3. 100, 1000, je nachdem. Subhanallah. Es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Das ist wie, du tust einem Bruder oder einer Schwester immer was Gutes und dann geht sie und bedankt sich bei jemand anders. Sag danke, dass du das für mich getan hast. Das ist doch ungerecht. Das ist doch unfair. Subhanallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala braucht all diese Sachen trotzdem nicht. Und er sagte, وَجَمِيُّ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ. Und alles, also Schlechte, ist an erster Stelle Schirk und alles, was Allah subhanahu wa ta'ala hasst und er nicht damit zufrieden ist. Das ist ganz wichtig. Ja, das Beste, was uns gelehrt wurde, ist At-Tawhid. Und das Schlechteste, das Gegenteil, Al-Shirk. Danach, das Beste, was uns gelehrt wurde, alles, was Allah liebt und was ihn zufrieden stellt. Ja, ist natürlich sehr, sehr viel. Allein darüber kann man monatelang reden. Und das Gegenteil, natürlich alles, was Allah subhanahu wa ta'ala hasst, oder womit er nicht zufrieden ist, das sind die schlechten Sachen. Und all diese Sachen hat der Gesandte Allahs uns überliefert. Hat er uns gesagt, hat er uns gezeigt. Es gibt nichts Gutes, das er ausgelassen hatte, das wir tun können. Deswegen kann keiner kommen und sagen, ich habe jetzt was, das ist auch gut. Ha? Machen wir das. Also zum Beispiel, wenn wir auf den Berg hier in Ding gehen, wie heißt das hier, Schramberg gehen, und da gibt es eine Stelle, so ein Hügel, das glänzt so, da scheint die Sonne immer drauf morgens. Wenn wir da hingehen um 8.30 Uhr und beten zwei Rekka, dann ist es wie wenn du 10.000 Mal Hajj gemacht hast. Wer so etwas behauptet, ja, muss einen Beweis haben vom Gesandten Allahs. Ansonsten wird es abgelehnt. Das ist ganz wichtig. Weil jemand, der behauptet, er hat noch etwas Gutes, ja, er hat noch etwas Gutes, was der Gesandte nicht erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam, der sagt, dass der Gesandte Allahs die Botschaft nicht überbracht hat. Der sagt, der Gesandte Allahs hat etwas verheimlicht. Der sagt, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat uns nicht alles erzählt, was wir brauchen in der Religion. Jeder, der etwas hinzufügt zur Religion, Anbetung, ja, Anbetung, Ibadah, ja, ich rede nicht von Technologie, ich rede von Ibadah, Anbetung, das ist ganz wichtig. Jeder, der behauptet, diese Sache, ja, die wo es zu Zeiten vom Gesandten Allahs nicht gab, aber sagt, das ist doch aber gut, der behauptet, das ist ganz wichtig, deswegen ist Bid'ah so gefährlich. Ja? Jeder, der behauptet, diese Sache ist doch gut und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und die Sahaba haben das nicht gemacht, der sagt, dass der Gesandte Allahs die Religion, die Botschaft nicht überbracht hat, nicht vollständig überbracht hat. Krass gesagt, er sagt, dass der Gesandte Allahs nicht aufrichtig genug war, nicht wahrhaftig genug war. Und er ist der Aufrichtigste der Aufrichtigen. Es gibt keinen Aufrichtigen und Ehrlicheren als ihn. Subhanallah. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Sache, dieses Verständnis. Das heißt, der Gesandte Allahs hat uns schon alles gesagt, was wir brauchen für unsere Religion. Und die Sahaba haben uns das auch schon erklärt, was wir verstehen müssen für die Religion. Du kannst sagen, 99,9%, ich sage extra 99,9%, weil manche sagen, was dann mit diesen Sachen Gelehrte machen, gebe eine Fatwa, wo es damals nicht gab. Die machen diese Fatwa Bezug auf die Vergangenheit, was schon gab natürlich. Ja. Ist CD-Player halal oder haram beispielsweise? Ja. CD-Player, MP3-Player, ist halal oder haram? Ja. Gab es das zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Nein, gab es nicht. Ja. Aber was gab es? Gesang. Gesang gab es und Koran gab es. Jetzt, wenn du den MP3-Player für Gesang nimmst, ist haram. Wenn du ihn für Koran nimmst, ist halal. Die machen Qiyas. Ja, die machen das. Deswegen habe ich gesagt 99,9%. Dass nicht jemand gleich aus der Reihe tanzt. Aber eigentlich 100%. 100%. Uns ist alles schon da gewesen. All diese Angelegenheiten gab es schon. Ja? Und deswegen gehen die Gelehrten immer darauf zurück. Dieser Manhaj, dieses Verständnis ist wichtig. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Weil viele sagen das immer. Ja, aber das ist doch gut. Das ist doch schön. Ja? Der hat das doch auch gemacht. Oder der hat das doch. Haben die das nicht gewusst? Ja, vielleicht. Kann ja sein, dass die anderen das nicht gewusst haben. Ja, die sagen, ja, bist du der Einzige, der das jetzt weiß? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht von dem, wo du es gelernt hast, weiß es nicht. Es ist auch nicht schlimm. Ja? Man muss immer offen sein und man muss verstehen, dass jemand, der eine Sache behauptet in der Ibadah, einen Beweis dazu bringen muss. Er muss einen Beweis bringen, wenn er etwas behauptet. Er muss einen Beweis bringen, wenn er sagt, die und die Sache ist von Islam oder hat der Gesandte Allahs gemacht. Da muss er Beweis bringen. Bringt er keinen Beweis, ist das abzulehnen und er darf nicht sauer werden darüber. Tayyib, kommen wir weiter. Der Sheikh sagt: Ba'athahu Allah ila an-nasi kaffatan. Allah hat ihn, den Gesandten Allahs, für alle Menschen geschickt. Ja? Alle Menschen. Nicht nur Menschen, sondern auch die Djinn. Er sagt: Waftarada ta'atuhu ala jami'i thaqalain al-jinn wal-ins. Und den Jinn und den Menschen wurde es zur Pflicht gemacht, dass sie zum Gesandten Allahs gehorsam sind. Ja? Sie müssen gehorsam sein zum Gesandten Allahs. Die Menschen und die Jinn. Und um das zu verstehen, die Jinn sind Wesen wie wir, nur aus Feuer erschaffen. Die Djinn sind Menschen, sind Wesen, wie wir nur aus Feuer erschaffen. Jetzt stellen wir uns natürlich vor, gruselige Wesen, wo Feuer die ganze Zeit rumsprudelt, rumstößt und die laufen durch die Gegend. Wow. Wir sind aus Erde erschaffen, wächst aus uns Pflanzen. Da bröseln wir die ganze Zeit, muss man uns gießen die ganze Zeit. Versteht ihr? Das heißt nicht bloß, weil jemand aus Erde erschaffen ist, dass er gleich wie eine Erde aussieht. Ja? Obwohl, wenn man alt wird, dann sieht man das an der Haut. Dann wird man bröselig wie eine Trockene, wenn man vertrocknet. Aber die Djinn sind aus Feuer erschaffen, aber sehen natürlich nicht aus. Die haben eine andere Form. Ja, aber sie, was wichtig ist, sie essen auch und sie trinken auch. Und von ihnen gibt es Muslime und von ihnen gibt es Kuffar. Ja, von ihnen gibt es Leute, die haben an die Propheten vorher geglaubt. Und von ihnen gibt es Leute, die haben sie verleugnet. Und diese Djinn und die Menschen, alle zusammen, müssen dem letzten Gesandten, der von den Menschen kam, weil hier kommt immer die Frage, gibt es von den Djinn auch Gesandte? Die beste Meinung ist nein. Gesandten kamen immer nur als Menschen und die Djinn mussten ihnen auch gehorchen, je nach Ort und Situation. Wallahu a'lam, Allah weiß am besten. Aber alle, die Menschen und die Djinn, mussten dem letzten Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehorchen. Wo ist der Beweis? Ja, der Sheikh sagt in Surat al-A'raf, Vers 158, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ. Sprich, o ihr Menschen. Wer soll sprechen? Der Gesandte Allahs. Sallallahu alaihi wasallam. إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. O ihr Menschen, beinhaltet auch die Djinn. Ja, sagen die Gelehrten. O ihr Menschen, beinhaltet auch die Djinn. Inni Rasulullahi ilaykum jami'an. Ich bin der Gesandte Allahs zu euch. Für alle. Ich bin für alle gekommen. Für alle bin ich der Gesandte Allahs. Jami'an. Alle gesamt. Ja, das beinhaltet die Menschen, die Djinn, klein, groß und so weiter. Dann sagt der Sheikh weiter: Wa akmalallahu bid-din. Und er hat mit dem Gesandten Allahs die Religion vervollständigt. Und dieser Satz ist sehr wichtig und sehr interessant. Er sagt, wa'akmala, vervollständigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat mit dem Gesandten Allahs, hat mit dem letzten Propheten seine Religion vervollständigt. Achtung, er sagt nicht eine neue Religion gebracht, etwas Neues hervorgebracht, sondern er hat die Religion vervollständigt. Er hat die Religion vervollständigt. Das heißt, die Religion aller Propheten war immer die gleiche Religion bis zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Von Nuh, ja von Adam alaihi wasallam sogar, bis zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kamen sie alle mit derselben Botschaft. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam mit der abschließenden, vervollständigen Botschaft. Weil es hat sich natürlich immer von Zeit und Ort die Gesetze verändert. Bis der Gesandte Allahs kam und ab jetzt werden sich die Gesetze nicht mehr ändern. Die Gesetze gelten für alle Menschen, an jedem Ort, für alle Djinn, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Es kommt kein Gesandter mehr nach ihm. Und darauf kommen wir, inshallah. Was ist der Beweis, dass diese Religion vervollständigt wurde? Es ist Surat al-Ma'idah, Vers 3. Al-Yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum. Heute haben diejenigen, die ungläubig sind, hinsichtlich eurer Religion die Hoffnung aufgegeben. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben aufgegeben, dass sie euch angreifen oder euch versuchen zu überzeugen, dass ihr eure Religion verlasst. Sie haben erkannt, dass das die wahre Religion ist sozusagen und sie können euch nicht mehr davon abbringen. Egal, was sie tun. Das war nachdem sie Mekka wieder eingenommen haben. Und dieser Vers gilt nicht als letzter Vers, der offenbart wurde, aber als letzter Vers, der hindeutet, dass keine Gesetze mehr kommen. Was kommt da? So fürchtet nicht sie. Fürchtet nicht die Kuffar. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Jetzt seid ihr viele. Jetzt seid ihr Tausende, Hunderttausende. Die Religion hat sich verbreitet, überall. Ihr braucht sie nicht fürchten. Wachschauni, fürchtet mich. Wen? Allah subhanahu wa ta'ala. Fürchtet Allah. Fürchtet nicht die, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, weil sie haben es aufgegeben. Sie haben aufgegeben, euch von der Religion abzudrängen. Denn sie haben gesehen, dass das die Wahrheit ist Und egal, was sie tun, ihr wurdet trotzdem mehr. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ja, das ist ein Teil von dem Vers, was dazu gehört, er sagt, Al-Yawma, heute akmaltu lakum dinukum. Heute habe ich euch eure Religion vervollständigt. Das ist ganz wichtig. Akmaltu. Akmaltu heißt vervollständigen. Akmaltu lakum dinukum. Heute habe ich euch eure Religion vervollständigt. Fertig. Ja? Vervollständigt. Nebenbei, weil viele kommen und sagen, ja, warum tut Allah subhanahu wa ta'ala den Koran? Oder warum soll Gott den Koran beschützen, dass er nicht verändert wird und nicht die Schriften vorher? Das ist ein Beweis. Warum? Weil die Botschaft jetzt vollständig ist. Die Religion ist vollständig. Es wird nicht mehr verändert. Kein Gesandter kommt mehr danach. Die Botschaft ist vollständig. Die vollständige, fertige, das wird beschützt. Alaikum salam wa rahmatullah. Das vollständige, fertige, das wird beschützt. Nicht das, was noch in Bearbeitung ist, sondern das, was fertiggestellt wurde, das wird beschützt. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Und ich habe an euch und euch die Gunst, die ich euch erwiesen habe, vollendet. Also ihr habt die volle Gunst bekommen. Was ist die Gunst? Diese Religion. Das Beste, was wir bekommen konnten, ist die Religion. وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Und ich bin mit euch, ich bin für euch den Islam als Religion zufrieden. Das ist ganz wichtig. Der Islam ist das einzige religiöse Buch auf der ganzen Welt, was mir jetzt bekannt ist, dass den Namen der Religion im Buch vorhanden ist. Christentum findest du nicht in der Bibel. Judentum findest du nicht in der Bibel. Buddhismus findest du nicht in ihrer Religion. Hinduismus findest du als Namen. Aber Islam, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ. Und ich bin mit euch, mit dem Islam für euch, als Religion zufrieden. Und nicht nur Religion, als Lebensart. Weil Ad-Din bedeutet nicht nur Religion, spirituell und geistig. Viele sagen, wenn ich suche nach einer Religion, dann suchen sie nach etwas Geistlichem, Spirituellen. Machen nebenbei Yoga und sagen Om und Meditation und solche Sachen. Aber der Islam ist nicht nur eine spirituelle, es ist eine körperliche Art. Es ist eine Lebensart. Es dringt in jeden Bereich von dem Leben hervor. Und es ist eine natürliche Art. Der Islam sagt nicht zu dir, wenn du geschlagen wirst, dann halt die zweite hin. Wenn du geschlagen wirst, dann verteidig dich. Ja? Wenn jemand deine Familie angreift, dann verteidig dich. Das ist ganz wichtig. Ja? Der Islam sagt nicht, ja, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wenn die Wissenschaftler darüber sprechen, dann sagt man, ja klar. Aber wenn der Islam darüber spricht, dann sagt man, nee, das ist Unterdrückung. Beispiel der Mann und die Frau. Die Frau ist zufrieden, wenn sie einen Mann hat. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie so gemacht. Sie ist zufrieden, wenn sie einen Mann hat, der zu ihr gut ist, der sie gut behandelt und so weiter. Ja? Der ihr da ist, ihr das gute Gefühl gibt. Reicht der Frau, braucht nicht mehr. Ja? Anerkennung, Zuneigung und das war's schon. Der Mann wurde so erschaffen, der begehrt andere Frauen auch. Ja? Das ist wichtig zu verstehen. Und der Islam sagt nicht, okay, du darfst nur eine einzige. Er sagt, wenn du kannst, wenn du bist gerecht und du kannst fair sein, dann hast du die Möglichkeit, viel zu heiraten. Und ganz wichtig hier auch zu verstehen ist, der Islam kam in dieser Situation als Eingrenzung, weil zur Zeit, bevor der Islam kam, haben die Männer viele Frauen gehabt, 50 teilweise Frauen, und die Frauen haben auch mehrere Männer gehabt. Der Islam hat das eingegrenzt. Der Islam hat gesagt, Frau, ein Mann, und der Mann, eigentlich nur eine Frau, aber wenn er kann, weil er hat dieses Verlangen, und jeder Mann kann das bestätigen, er hat dieses Verlangen nach anderen Frauen. Und er sagt, wenn du hast dieses Verlangen, und der Islam, hier ist der Beweis nämlich, dass der Islam eine natürliche Religion ist. Wenn du Verlangen hast, dann halte dich an diese Regeln und dann kannst du das machen. Aber immer alles mit Regeln. Alles mit Regeln verbunden. Und der Islam macht dir nie eine Sache schwer. Ganz im Gegenteil, er erleichtert dir jede Sache. Jede Angelegenheit erleichtert dir. Und er beschützt dich und bewahrt dich vor dem Schlechten. Das ist ganz wichtig zu verstehen, subhanallah. Das war Surat al-Ma'idah, Vers 3. Und er bringt noch einen anderen, er bringt jetzt einen Beweis für den Tod vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Weil wir haben vorhin gesagt, er starb, aber seine Religion ist noch da. Was ist der Beweis dafür, dass er gestorben ist oder dass er sterben wird? Dass er gestorben ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Zumar, Vers 30 und 31, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Du wirst sterben und sie werden sterben. Wer? Die Sahaba. Ja? Du wirst sterben und sie werden sterben. Gib keinen. Jeder Mensch, der geboren wurde, der muss sterben. Jeder Djinn, der geboren wurde, muss sterben. Gib keinen. Jeder wird sterben. Ja? Thumma innakum yawm al-qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Und dann würdet ihr am jüngsten Tag bei eurem Herrn zusammenkommen und ihr würdet wörtlich gesagt miteinander streiten oder ihr würdet euch gegenseitig abrechnen. Ja? Ihr würdet euch gegenseitig abrechnen, ihr würdet euch streiten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, und die schlimmsten Streiter oder die ersten Streiter sind zwei Nachbarn. Sind zwei Nachbarn und sie werden sich so lange miteinander streiten, bis sie sich gegenseitig demütigen und erniedrigen. Ja, warum? Du hast mir das nicht recht, du hast mir mein Recht genommen, du hast mir das Recht nicht gegeben. Zack, zack, zack. Der will das Recht von dem, der will das Recht von dem. Die streiten sich. Ja? Wir waren Nachbarn, vielleicht beste Freunde. Ja? Alles eng, Kumpels. Und jetzt werden sie streiten. Der jüngste Tag ist gewaltig, subhanallah. Der jüngste Tag ist schlimm, subhanallah. Ja, und Allah, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt dazu, tahtasimun, er sagt, und ihr werdet auch ثم تسألون يومئذ عن النعيم. Und ihr werdet an jedem Tag für jede Gunst gefragt werden. Jede Gunst, die ihr bekommen habt. Jede Gunst. Schaut mal, wir verstehen viele Sachen als selbstverständlich. Deine Hände, deine Augen, dein Gesicht, deine Mutter, dein Vater, deine Arbeit, dein Essen, dein Trinken. Alles, was du hast, du wirst darüber gefragt werden. Was hast du damit gemacht? Und ganz wichtig, du wirst nach deinen Geschwistern gefragt, warst du gerecht zu ihnen? Nach deiner Familie, warst du ehrlich zu ihnen? Warst du gerecht zu ihnen? Hast du sie fair behandelt? Ja? Du wirst für jede Sache gefragt werden. Subhanallah. Du wirst dafür abgerechnet werden und jeder wird zu dir kommen und sein Recht nehmen. Gib keine Freundschaft mehr da. Gib keinen engen Freund mehr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja? kein warmherziger, enger Freund wird es mehr da geben. Nimm dies als beste Kumpels, jenseits die schlimmsten Feinde. Jeder kämpft um sein Jenseits, jeder kämpft, dass er nicht in die Hölle muss, ins Paradies. Um eine einzige Hasana. Ja? Eine einzige Hasana kämpfst du. Du gehst zu deiner Frau und sagst, oh meine Frau, war ich nicht ein guter Mann? War ich nicht so und so, so und so? Sie sagt, ja, warst du. Gib mir nur eine Hasana, ich brauche nur eine einzige. Sagt, tut mir leid, ich kann dir nicht geben. Deine geliebte Frau, die mit dir war 50 Jahre. 70 Jahre. Ja? Die sagt zu dir, nein, ich kann dir nicht geben. Tut mir leid. Sag, aber ich habe doch so viel zu dir für dich gemacht. Nein, ich habe dir nicht, ich kann dir nicht geben. Geht weiter zu seinem Kind. Ja? Sag, oh mein Sohn oder oh meine Tochter, war ich nicht ein guter Vater? Ja, warst du. Habe ich nicht das gemacht? Ja. Habe ich nicht das gekauft? Habe ich nicht diese Sache gemacht für dich? Alles. Habe ich nicht meine Zeit für dich? Ja, warst du. Gib mir nur eine Hasana. Sag, meinem Vater, ich kann dir nicht geben. Ja? Ich kann dir nicht geben, geh weg. Ich kann dir nicht geben. Du streitest, du versuchst überall irgendwas zu kriegen. Ja, du suchst an jeder Ecke, bei jedem. Vielleicht der hat mich schief angeguckt. Vielleicht kriege ich bei dem was. Das ist ganz wichtig. Warum hast du ihn schief angeguckt? Vielleicht hast du ihn schief angeguckt wegen seiner Kleidung. Ist sein Recht, dass er nehmen kann am jüngsten Tag. Wir sind heute sehr leichtsinnig. Wir sehen die Gunst nicht an. Wir sehen nicht, wie gewaltig und wie gefährlich diese Sachen sind, subhanallah. Wir müssen darauf achten. Auf jeden Fall werden wir für jede Gunst gefragt, für jedes Wort abgerechnet und für jede Tat abgerechnet. Und jeder wird kommen und nach seinem Recht fragen. Wegen einer einzigen Hasana. Damit er noch vom Höllenfeuer gerettet wird. Subhanallah. Da sagt ihr weiter, وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. Und wenn die Menschen sterben, dann werden sie wieder auferweckt. Es geht dann natürlich weiter und das hat mit Aqidah zu tun. Ja? Die Wiederauferstehung, wenn du gestorben bist, dass du wieder auferstehst, ist eine Sache von Aqidah. Wer daran nicht glaubt, und das sagt er gleich, der ist Kafir, ist ungläubig. Ja? Wo ist der Beweis, dass wir wieder auferstehen werden? In Surah Taha, ist der erste Beweis, Vers 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Er sagt, von ihr haben wir euch erschaffen, von der Erde haben wir euch erschaffen. Wa fiha nu'idukum, in ihr bringen wir euch zurück, also ihr werdet sterben. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Und von ihr lassen wir euch ein zweites Mal hervorkommen. Wir sind von Erde erschaffen. Wir sind auf der Erde, laufen umher, machen unsere Taten. Dann kehren wir zur Erde zurück. Wo werden wir graben? In der Erde. Und wir werden zur Erde. Er sagt, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Und von ihr lassen wir euch wieder hervorkommen, auferstehen ein zweites Mal. Und ein letztes Mal ist das dann. Der zweite Beweis ist Surat An-Nuh, Vers 17 und 18. Sagt, Wallahu ambatakum min al-ardi nabata. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat euch aus der Erde hervorwachsen kommen oder hervorkommen lassen. Thumma yu'idukum fiha, dann wird er euch in sie zurückbringen. Also ihr werdet sterben. Wa yukhrijukum ikhraja. Und ihr werdet ein zweites Mal, ein nächstes Mal hervorkommen. Sagt der Sheikh weiter, وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ. Und nach der Auferstehung, werden wir abgerechnet, und wir werden entweder belohnt oder bestraft, wegen unserer Taten. Und hier ist ein Zeitfenster. Er sagt, nachdem wir aufgestanden sind, in der Zeit, wo wir aufstehen, alle Menschen, werden erstmal einen Schreck erleben. Außer die Allah subhanahu wa ta'ala will natürlich. Alle Menschen werden einen Schreck, einen riesen Schreck erleben. Und alle Menschen werden nackt sein. Und alles, was sie verloren haben in diesseits, wird zurückkommen. Also zum Beispiel Finger abgeschnitten oder hat irgendwo sich verletzt, hat eine Narbe, kehrt alles zurück. Du kommst 100% zurück. Als das der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam erzählt, sagt der Aisha zu ihr, radiallahu anha, werden wir nackt sein? Er sagte, ja. Sagt, ja. Werden wir uns nicht gegenseitig angucken? Er sagt, der Gesandte Allahs, ja, Aisha. Ja, und er sagt, oh Aisha, diese Zeit wird so gewaltig sein. Du wirst keine Zeit haben. Ja, du wirst nicht darauf konzentriert sein, was andere haben, wie sie aussehen. Ja, wenn du im Vollstress bist. Ich kenne Leute, die sind im Vollstress. Ja, die sind 24 Stunden sind im Stress, die schlafen sogar unter Stress. Diese Leute, die kennen das. Die wissen, die übersehen, wie es ihnen selber sogar geht, subhanallah. Ja, wie sie darunter leiden. Ja, und sie vergessen ihre Familien und ihre Kinder, weil sie im Vollstress sind. Und dieser Tag, es wird so gewaltig sein. Und es wird 50.000 Jahre dauern, bis wir abgerechnet werden. 50.000 Jahre. Der Gesandte Allah sagt, ich bin der Erste, der auferweckt wird, von allen Menschen. Der Erste, der auferweckt wird, ist der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagt weiter, und wenn ich aufstehe, dann sehe ich Musa unter dem Thron Allahs sich niederwerfen. Ja? Und er sagt, ich weiß nicht, ob er vor mir auferweckt wurde, oder ob er diesen Unheil entgangen ist. Ja? Er sagt, ich weiß nicht, ob er vor mir auferweckt wurde, oder ob er diesem Unheil entgangen ist. Und dieses Unheil ist diese Wiederauferstehung. Diese Subhanallah, wenn die Sonne einen Meter über deinen Kopf kommt. Ja? Die Sonne, einen Meter über den Kopf. Wenn die Sonne heute nur ein Tausendstel näher kommt zur Erde, wir verbrennen. Ja? Wie viel? Ich glaube, ein Hunderttausendstel, ein Fünfhunderttausend sogar näher kommt. Ganz wenig, nur ein bisschen näher kommt. Wir verbrennen. Wie ist ein Meter über unseren Kopf? Die Erde, die wird platt gemacht. Die Berge gibt es nicht mehr, die werden wie zerpflückte Wolken umherreisen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala und die Engel kommen herab. Allahs Thron wird gebracht, 8 riesige Engel bringen den Thron Allahs. Ja? Und die Hölle wird gebracht mit 70.000 Engeln. 70.000 Ecken. Und an jeder Ecke 70.000 Engel, die die Hölle ziehen. Subhanallah. Darüber kann man viel reden. Aber 50.000 Jahre warten wir, bis abgerechnet wird. Bis uns überhaupt erlaubt wird, uns zu rechtfertigen. Bis uns auf unsere Taten geguckt wird. Erstmal 50.000 Jahre leidest du. Außer die Allah will. Und es gibt Ausnahmen. Unter denen sind jene sieben, die den Schatten Allahs sein werden, an dem Tag, wo es keinen Schatten gibt, außer den Schatten Allahs. Das ist ganz wichtig. Und jene, die in diesem Schatten bleiben, sind mindestens jene, die fünf Gebete eingehalten haben. Und jene, die ihre fünf Gebete einhalten, sich Mühe geben, diese fünf Gebete, für den werden diese 50.000 Jahre wie fünf Gebetszeiten sein. Also suchst du aus. Betest du fünfmal heute, damit du dort die Zeit, wie für dich ist, wie wenn du einen Tag verbringst, wie fünf Gebete. Oder sagst du, ich bete nicht und warte 50.000 Jahre da. Du wirst nicht aushalten. Du wirst das Schlimme sehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Schwangere wird ihr Kind auf die Erde bringen, auf die Welt bringen. Und dieses Kind kriegt dann graue Haare von dieser Schrecken. Subhanallah. Du wirst dich beißen und beißen, bis du deinen Ellenbogen weißt. Subhanallah. Du wirst vor Angst schwitzen. Je nachdem, was für Sünden du erlebt hast. Und diesen in deinem eigenen Schweiß baden. Subhanallah. Wer diese Sache verleugnet, der verleugnet etwas Großartiges, etwas Gewaltiges. Und subhanallah, ich kann sowieso nicht verstehen Leute, die sagen, ich bin halt auf der Welt, wenn ich sterbe, bin ich weg. Wozu bist du dann auf der Welt? Du bist einfach da und dann bist du weg und das war's. So sind viele und, deswegen gibt es diese Kriminalität. Deswegen gibt es diese Ungerechtigkeit. Nicht wegen Allah. Wegen diesen Leuten, die nicht an Allah glauben. Sagen, ich lebe sowieso nicht in diesseits. Ich mache alles Schlechte, was es gibt. Alles. Ich glaube ja sowieso nicht dran, was danach passiert. Ob du dran glaubst oder nicht. Die Wahrheit ist trotzdem da. Das ist ganz wichtig. Ob jemand an die Wahrheit glaubt oder nicht, macht die Wahrheit nicht nichtig. Sondern die Wahrheit ist trotzdem da. Subhanallah. Auf jeden Fall, der Sheikh bringt den Beweis, für die Auferstehung und für das, dass wir abgerechnet werden und wir belohnt oder bestraft werden, in Surat al-Najm, Vers 31, er sagte, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Und Allah gehört alles, was in den Himmel und auf der Erde ist. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. Das Jaza, dieses Wort Jaza, ist ein schönes Wort im Arabischen. Kannst du für gut, für Belohnung, und kannst du für schlecht Bestrafung benutzen. Er sagt, auf dass er jene, die schlechte und böse Taten tun, ihnen die vergeltet. Diese bösen Taten, die sie getan haben, nachdem sie auferstanden sind, dann werden diese abgerechnet und vergeltet. Das gleiche Wort. Und damit er jene, die Gutes tun, mit dem Besten belohnt. Subhanallah. Hier ist der Beweis für die Abrechnung und für die Belohnung. Und dann sagt er, وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ. Und wer diese Sache verleugnet, wer die Auferstehung verleugnet, der ist ungläubig geworden. Weil die Sache ist ilmul ghaib. Die Sachen sind von den verborgenen Sachen. Wer nicht an das Verborgene glaubt. Sowieso, wenn er das verleugnet, der verleugnet alles. Der sagt, der verleugnet Allah subhanahu wa ta'ala. Der verleugnet den Koran. Der verleugnet den Gesandten Allahs. Ist klar, dass er Kafir ist, weil Allah hat es gesagt. Im Koran steht es, der Gesandte Allah hat es gesagt. Und wenn du sagst, nee, ich glaube nicht, daran gibt es nicht, hast du alle drei zu Lüge bezichtigt. Subhanallah, das ist kein Wunder. Er sagt, wo ist der Beweis, dass derjenige, der das verleugnet, Kafir ist? Er sagt, za'ama alladhina kafaru, an lay yub'athu. Jene, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Es kein Ding gibt, keine Auferweckung gibt. Dann sagt er, قُلْ, sag zu ihnen, بَلَا وَرَبِّي, natürlich, sicherlich, und ich schwöre auf meinen Herrn, لَتُبَعَثُنَّ, ihr werdet sicherlich auferweckt, ثُمَّ لَتُنَبُّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ, dann werdet ihr darüber benachrichtigt, was ihr getan habt, dann werdet ihr eure Taten sehen, die ihr getan habt, وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, und das ist für Allah subhanahu wa ta'ala einfach, leicht, das ist leicht für ihn. Surat Taghabun, Vers 7 ist das. Surat Taghabun, Vers 7. Das war zu Ba'ath. Inshallah, beeilen wir uns ein bisschen, damit wir das abschließen können heute. Sagt, وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Gesandte geschickt als Warner und als frohe Botschafter. Diese zwei. Die Gesandten kamen nur wegen dieser Sache. Warnung vor der Hölle. Vor der Strafe Allahs oder zur frohen Botschaft verkünden. Und das war das Erste, was der Gesandte Allahs gesagt hat, als er auf dem Berg stand, ja, wo es ihm gesagt hat, ja, ayyuhal Muddathir, qum fa'andhir, ein Ohr zugedeckt hat, ja, stehe auf und verkünde. Und dann auf den Berg gegangen ist, wie wir das letzte Mal durchgenommen. Und sagt, hat er gerufen, hinter mir ist ein Volk, würdet ihr dir glauben? Ja. Und dann sagt er was? So bin ich für euch ein Warner von Allah und ein Botschafter vom Paradies. Ein Warner von Allah subhanahu vor dem Höllenfeuer und ein Botschafter vom Paradies. Das waren seine ersten Worte. Subhanallah. Wo ist der Beweis? Allah subhanahu sagt in Surat Nisa, Vers 165, Rusulam, Mubashirina wa Munzirin. Gesandte, geschickt als frohe Botschafter oder Warner. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ. Dass die Menschen, nachdem die Gesandten zu ihnen gekommen sind, keine Ausrede mehr haben, بعد الرسل. Ja, nachdem die Gesandte zu ihnen gekommen sind, dass sie keine Ausrede vor Allah haben und sagen, ja, wir wussten davon nichts, zu uns kam keiner. Nein, zu jedem kam einer. Ja, zu überall kam einer. Darauf kommen wir auch gleich. Er sagt weiter, وَأَوَّلُهُمْ von den Gesandten, von Rusul. Wir haben letztes Mal erklärt, Unterschied zwischen Gesandter und Prophet. Prophet war jemand, dem Allah subhanahu wa ta'ala etwas offenbart hat, aber nicht befohlen wurde, diese Offenbarung zu verkünden und nicht mit einem neuen Gesetz kam. Der Gesandte war, der von Allah offenbart wurde, Offenbarung bekam, mit einem neuen Gesetz und die Botschaft musste er verkünden. Der erste Gesandte war Nuh a.s. Und der letzte war Akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der letzte war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatimun nabiyyin. Der letzte Gesandte und der letzte Prophet. Und der Dalil ala anna awwalahum Nuh a.s. wasallam, der Beweis, dass der Nuh der erste ist. Inna awhayna ilayka. Und wir offenbaren dir, wem? Dem Gesandten Allahs. كما أوحينا إلى نوح. So wie wir Nuh offenbart haben. Das ist wichtig. Warum nicht Adam? Weil Nuh war der erste Gesandte. Adam war auch ein Prophet, aber er war kein Gesandter. Und damals war es auch nicht nötig, weil er kam mit Tauhid. Das erste, was auf der Welt gab, von den Menschen, das war Tauhid. Nicht umgekehrt, nicht als Schirk. Nein, der erste war Adam a.s. Und er kam mit Tauhid und sie lebten jahrelang, jahrzehntelang mit Tauhid. Bis die anfingen, Schirk zu machen. Und dann kam der erste Gesandte. Das war Nuh. Inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuh. Wir offenbaren dir, so wie wir Nuh offenbart haben. Und den Propheten, die nach ihm kamen. Surat Nisa, Vers 163. Und dann sagt er, wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayha rasula. Und Allah hat zu jedem Volk, zu jeder Gemeinschaft einen Gesandten geschickt. Ja? Min Nuh ila Muhammad. Von Nuh bis zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatihi Allah wahda. Dass sie ihre Völker dazu aufrufen, befehlen, Allah alleine anzubeten. Wa yanhahum an ibadati at-taghut. Und dass sie abhalten von der Anbetung falscher Götter. Wo ist der Beweis? In Surat An-Nahl, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Und wir haben in jeder, das ist ganz wichtig, in jeder Gemeinschaft, Gesellschaft, Umma, einen Gesandten erweckt. Warum? Warum? أَنِعْبُدُ اللَّهَ, auf das sie Allah anbeten, alleine anbeten, وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, und sich von den Tagut, von den falschen Göttern fernhalten. Surat Nahl, Vers 36. Dann sagt der Sheikh, وَفْتَرَدَ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالْتَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat es damit zur Pflicht gemacht, jedem, nicht nur den Muslimen, jedem, sich von den falschen Göttern freizusprechen oder Kufr zu machen auf die falschen Götter. Dass du die falschen Götter leugnest, wal-Iman billah, und dass du Allah subhanahu wa ta'ala, dass du an Allah subhanahu wa ta'ala glaubst. Also du glaubst an Allah und du verleugnest die Anbetung anderer falscher Götter. Das ist ganz wichtig, diese Sache. Und Ibn al-Qayyim rahimullah sagt zu Tagut, was es bedeutet, bevor ich das erkläre, Tagut kommt von dem Wort Tagha. Ja? Und Tagha bedeutet überheblich sein, unterdrücken, vorherrschen, tyrannisch sein, so in diese Richtung. Ja, Torah. Wir lesen es oft im Koran, meistens in Verbindung mit Pharaon, der überheblich war. Auf jeden Fall sagt Ibn al-Qayyim, er sagt, At-Tagut, was ist das? Also, kullu ma tajawaza bihi al-Abd haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Er sagt, Tagut ist alles, ist eine allgemeine Definition, sagt, Tagut ist alles, was dir dient, was dir dazu dient, oder was dem Diener dazu dient, die Grenzen Allahs zu überschreiten, sei es ein Angebeteter oder durch einen Angebeteten oder einen Gefolgten oder einen Gehorchten. Ja, was bedeutet das, um das zu verstehen? Ob du die Grenze Allahs überschreitest, indem du einen anderen anbetest oder indem du einem anderen folgst, außer dem Gesandten Allahs, oder ob du jemand anderes gehorsam bist, außer Allah und seinen Gesandten. Ja, das spielt keine Rolle. Und diese Person oder dieses Etwas ist damit zufrieden. Ja, das ist allgemein gesagt At-Tagut. Und dann sagt er, At-Tawarit kathirun. Und die Tawarit, ja, wir nennen es mal falsche Götter, sind viele. Ja. Und er sagt, wa ru'usuhum khamsa. Aber ihr Haupt sind fünf. Die falschen Götter, die es gibt, oder die meisten, die sich nehmen, die häufigsten sozusagen, sind fünf. Der erste ist wer? Iblis. La'anahullah. Ja? Der erste Tagut, der erste falsche Gott natürlich, ist Iblis. Möge Allah ihn verfluchen und vernichten. Ja? Iblis ist der Erste, den man anbetet. Wir sehen viele heute, Satan, wie die Satanisten, die beten Satan an, die beten, machen so satanische Teufelskreise und so. Ja? Und sie, Zauberer, gelten, kommen auch unter diese Sache. Zauberer fallen auch unter, weil die beten Shaitan an. Ja. Die rufen Shaitan. Ja? Um Zauberer zu sein, musst du so viel Kufr machen auf Allah, dass ein Shaitan auch vor dir erscheint und er dir all deine Wünsche, in Anführungszeichen, erfüllt. Deswegen ist der Erste der Shaitan. Iblis, er persönlich selbst. Denn er ist der Urvater von allen und er hat alle dazu beauftragt. Es gibt Shayatin von Djinn und von den Menschen. Nicht, dass wir denken, alle Djinn sind Shayatin. Wir haben vorhin gesagt, es gibt Muslime und Nicht-Muslime. Und es gibt Shayatin, Satane von den Menschen und von den Djinn. Ja, und wo ist der Beweis? Beweis ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben für jeden oder gegen jeden Propheten einen Feind erschaffen von den Djinn, also von den Shaitanen von den Djinn und von den Shaitanen von den Menschen. Ja. Der erste ist also Iblis. Der zweite ist, وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاد. Wer angebetet wird und er ist zufrieden. Das ist ganz wichtig. Wer angebetet wird und er ist zufrieden. Warum er ist zufrieden? Reicht nicht, wenn man nur sagt, er ist jemand angebetet. Dann, wenn wir nicht sagen, er ist zufrieden, dann würde Isa a.s. auch darunter fallen. Aber möge Allah es bewahren. Isa a.s. ist natürlich kein Tagut. Ja? Er ist kein falscher Gott. Weil er ist damit nicht zufrieden. Und er wird niemals damit zufrieden sein. Aber die Leute beten ihn trotzdem an. Und sie sagen, Jesus war Gott. Und der Sohn Gottes. Ja? Möge Allah sie recht leiten oder vernichten. Ja? Diese Leute. Auf jeden Fall jemand. Der zweite ist jemand, der angebetet wird und er zufrieden damit ist. Das zweite Tagut. Dritte, وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِ. Wer die Leute dazu aufruft, ihn anzubeten. Wie wer? Gib viele. Pharaon, Namrud. Ha? Gib viele. Heute haben wir auch viele Pharaons. Ha? Pharaon hat gesagt, was hat Pharaon gesagt? Und ich bin euer höchster Herr. Ich bin euer höchster Herr, hat er gesagt. Ja. Und viele haben das so behauptet. Auch zur Zeit von Ibrahim a.s., Namrud, der Pharaon von damals. Ja, er sagt, ich bin auch euer Herr. Ich kann auch leben und sterben lassen. Ja. Guck mal, hier hat zwei Leute gebracht. Zwei Gefangene. Er sagt, eine kommt, du bist frei, und andere hat den Kopf ab. So, siehst du, ich gebe auch Leben und sterben. Aber Ibrahim a.s. hat ihm gleich Banane gegeben, sozusagen. Er hat gar nicht diskutiert. Guck mal, das ist ganz wichtig. Viele würden diskutieren, ja, das zählt doch nicht und so, das Ganze ist doch nicht vergleichbar. Er hat gar nicht diskutiert, er hat gesagt, okay, kein Problem. Was hat er gesagt? Allah bringt die Sonne vom Osten. Bring du sie doch vom Westen. Ja. Da wurden ihre Taten und ihre Sachen vernichtet. Ja, ihre Aussagen. Auf jeden Fall, dritte Kategorie ist jemand, der die Leute dazu aufruft, ihn anzubeten. Ja? Und darunter fallen viele Kategorien und auch viele vom Sufismus fallen darunter. Ja? Viele, auch wenn sie das nicht öffentlich zugeben. Ja? Das ist eindeutig ihre Sache. Aber darauf kommen wir inshallah später unter Sekten und so weiter. Vierte Kategorie ist وَمَنْ اِدَّعَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Wer behauptet, eine Sache von Ilm al-Ghaib, von der Verborgenen zu kennen, gehört zu Tawud. Viertens. Wer behauptet, der kennt was von Verborgenen, der ist von Tawud. Ja? Der gehört zu den falschen Göttern. Ja, wie zum Beispiel die Schia. Nicht die Schia selber, ja, sondern die 12 Imame. Ja. Ja, diese sagen, ja, guck mal, die 12 Imame kennen das Verborgene. Sogar die übertreiben und sagen, ja, die 12 Imame, Allah wusste noch nicht etwas, was geschehen ist, bevor die 12 Imame es gewusst und getan haben. Die machen eine, wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, Schia machen es schlimmer. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren. Also vierte Sache war, wer behauptet, dass er etwas vom Verborgenen kennt. Ja, und wir werden darauf zukommen, weil manche Leute werden sagen, ja, aber gibt es nicht Awliya Allah, gibt es nicht Leute, gibt es nicht Jundullah, Allahs Krieger, verborgene Krieger, ja? diese Angelegenheit. Nein, gibt es nicht mehr. Die sagen, wie zur Zeit von Musa, als er Khidr getroffen hat, ja? Und Khidr hat ja Sachen gemacht, die eigentlich nicht islamkonform sind. Ja, der hat einfach Leute getötet und Dinge gemacht. Das geht doch nicht. Nein. Nachdem der Prophet Allahs gekommen ist, der letzte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, müssen sich alle an die Gesetze halten. Und es gelten nur noch diese Regeln. Wer daraus geht, wer behauptet, ich gehöre nicht mehr dazu, mich hat jetzt Yaqin erreicht, ich brauche nicht mehr beten, qad kafar. Er ist raus aus der Religion. Ja? Ist draußen, hat die Religion verlassen. Und man muss eine Sache immer ganz beachten, liebe Geschwister. Und ich sage es euch, das ist ganz wichtig. Wir sagen diese Sache allgemein. Ja? Nicht, dass ihr zu jedem jetzt hinreitet und ihr denkt, er macht diese Sachen. Ja? Vielleicht er ist verrückt und sagt, ja, ich weiß das verborgen, ich weiß, was morgen passiert. Und sagt, ja, du bist Käfer. Und er ist vielleicht verrückt im Kopf und es zählt gar nicht, was er sagt. Ja? Immer mit Sanftheit, ja? mit Vorsicht rangehen, die Leute erziehen. Du musst ein Vorbild sein. Was bringt es dir, du Leute, du schreckst, du denkst, du hast die Wahrheit und gehst mit Waffe und Dingen auf ihn zu. Dann sagst du dir, du kannst niemals hier weiter. Du erklärst ihm diese Sachen, du gibst ihm die Hujja, gibst ihm Beweis und guckst, dass er keinen Ausreden. Darauf kommen wir inshallah alles nochmal detailliert, damit ihr das richtig versteht, ja, wie man das macht. Nicht, dass er zu jedem hingeht, du bist Kafir, du bist dies, du bist das. Das ist nicht der Manhaj vom gesamten Allahs. Das ist nicht der Manhaj von Sahab und von Salafu Salih. So waren sie nicht. Sonst werden sie nicht Salihun, sonst werden sie nicht rechtschaffen. Ruhama ubeinakum. Beinahum. Barmherzig zueinander. Ja? Die waren barmherzig zueinander und hart zu den anderen, ja? Zu den Ungläubigen. Aber barmherzig zueinander. Wenn du hast einen Muslim, der sagt, ich bin Muslim und bete und fast und macht eine Sache falsch, ja? Dann muss man immer vorsichtig sein. Gucken, warum macht er das? Mit ihm reden, vielleicht weiß er es nicht. Ja? Und nicht gleich wegen jeder Sache wie die Khawarij, ja, wie wir das kurz angesprochen haben, wie wegen jeder Sünde gleich du bist Kafir. So was machen wir nicht. Und der letzte Punkt von der Tarut ist, وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ. Jemand, der mit dem herrscht, und das muss man richtig verstehen, ich erkläre es gleich, jemand, der mit dem herrscht, oder mit etwas herrscht, womit Allah, was Allah nicht herabgesandt hat. Jemand, der mit dem herrscht, was Allah nicht herabgesandt hat. Das Problem bei dieser Sache ist, viele sagen, okay, das bezieht sich nur auf Politik. Ja, nur auf den Herrscher von einem Land. Ja, und dann, wenn er nicht mit dem Gesetz Allahs herrscht, dann ist er ein Tawud. Oh, und das haben wir als Problem heute von den Takfiris. Die machen alle islamischen Führer, sind alle Kuffar geworden, weil die sind Tawud, sie herrschen nicht mit dem, was Allah gesandt hat. Dann stell mal die Frage, herrschst du bei dir zu Hause mit allem, was der Gesandte, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat? Wenn nein, dann bist du auch Tawud, nach deiner Definition. Ja? Muss mal fair sein. Wenn du zu Hause bei dir nicht 100% die Scharia praktizierst, dann bist du auch Tawud nach deiner Definition. So läuft das nicht, mein lieber Bruder, liebe Schwester. Es hat immer Ausreden. Wenn du eine Sache, oder wenn der Herrscher, bleiben wir beim Herrscher, wenn der Herrscher eine Sache nicht machen kann, ja, aus bestimmten Gründen, Er wird erpresst, bedroht oder sonst was. Dann zählt diese Sache nicht. Er hat ein Hindernis, das ihn bringt. Und natürlich, wenn jemand denkt, dass das Gesetz von jemand anders besser ist außer Allah, ist Kafir. Wenn er denkt, dass es gleich gut ist wie das Gesetz von Allah, ist Kafir. Oder wenn er so tut, als ob das Gesetz Allahs besser ist, aber er denkt in Wirklichkeit, dass es nicht besser ist, sondern die Gesetze Allah, ist Kafir, diese Sachen. Aber er denkt, Allahs Gesetze sind besser, aber er hat irgendeinen Grund, warum er andere Gesetze auch noch bringt, anstatt Allahs Gesetze. Aber er sieht, Allahs Gesetz ist das Beste. Dann ist er nicht Kafir. Er ist ein Sünder und er macht eine große Sünde. Und diese Sache gilt aber für jeden zu Hause und für jeden für sich selbst auch. Es hat nicht nur mit dem Herrscher zu tun, diese Angelegenheit. Weil wir Muslime glauben, dass das, was Allah gesandt hat, das Beste ist, was es gibt. Und das ist das Beste, womit geherrscht werden kann. Aber wir leben hier in Deutschland, in einer Anführungszeichen Demokratie. Die haben natürlich keine Demokratie, das wissen die selber. Und wir schämen uns nicht, das zu sagen. Wir sagen, dass Allah das, was er abgesandt hat, das Beste ist, was es gibt. Und wir glauben daran. Aber wir verlassen nicht die Grenzen, die Gesetze, die es hier gibt, wir überschreiten sie nicht. Wenn es hier heißt, du darfst nicht, wenn du stiehlst, musst du ins Gefängnis, dann sagen wir, wir dürfen sowieso nicht stehlen. Und wenn du das und das machst, kriegst du die und die Strafe. Gut, das ist euer Gesetz. Halten wir uns dran. Darüber kann man viel diskutieren. Aber wichtig ist immer natürlich, wir leben hier in diesem Land, wir halten uns an die Gesetze, aber nicht das, was uns dann gegen unsere Religion spricht. Daran halten wir uns nicht, weil es gibt keinen Gehorsam zur Schöpfung, wenn es Ungehorsam gegenüber der Schöpfer bedeutet. Das ist ganz wichtig, diese Sache. Und wie gesagt, zurückzukommen, fünfte ist, jemand, der mit dem herrscht oder der mit dem urteilt, jemand, der mit dem herrscht oder der mit dem urteilt, ist auch wichtig, der mit dem urteilt, außer was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, der ist Tagut. Das heißt, jemand kommt und fragt dich nach einem Urteil im Islam und du gibst ein Urteil von der Demokratie, dann gehörst du Tagut. Wenn du das alles wissentlich machst, wenn du Ahnung davon hast, wenn du weißt, diese Angelegenheiten, alles hat mit Wissen zu tun. Jemand, der kein Wissen darüber hat, hat eine kleine Ausrede. Es gibt bestimmte Sachen, wo du keine Ausrede hast. Wie zum Beispiel, du sagst, ja, ich wusste nicht, dass Gott gibt. Ja, da gibt es keine Ausrede. Ich wusste nicht, dass sie sich ihn alleine anbieten. Da gibt es keine Ausrede. Allah hat Gesandte geschickt. Gibt bestimmte Sachen, du hast keine Ausrede. Gibt nicht. Wenn du das machst oder nicht machst, bloß weil du die Wahrheit verleugnest, ist die Wahrheit nicht weg. Darauf zu kommen. Auf jeden Fall, wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis für all diese Sachen? In Surat al-Baqarah, Vers 256. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Das ist auch ein schöner Vers. Viele sagen, es gibt keinen Zwang in der Religion. Wie gibt es keinen Zwang in der Religion? Ich bin jetzt Muslim, muss nicht beten oder was? Nein, du musst beten. Ist das jetzt Zwang? Wenn man es nach ihrer Definition macht, dann ist es Zwang. Es ist eine Pflicht. Zwang ist eigentlich nur eine negative Bezeichnung für Pflicht, kann man sagen. Wenn du etwas, aber Zwang hat auch mit Hass zu tun. Wenn du etwas machst, was du hast, dann ist das Zwang. Allah sagt aber, la ikraha fid din. Aber viel bedeutet hier nicht in der Religion. Und die Tafsir-Gelehrten, wie Ibn Kathir, al-Tabari, Tabarani, Abu Bakr al-Jazairi und so weiter, haben diese Sache erklärt als, es gibt keine Religion, es gibt keinen Zwang zur Religion. Du kannst niemanden zwingen, den Islam anzunehmen. Alles muss freiwillig passieren. Das ist eine wichtige Sache, weil viele sagen immer, ja, der Islam wurde mit dem Schwert verbreitet. Ihr habt alle gezwungen. Wer nicht Muslim wurde, habt ihr abgeschlachtet. Ja, stimmt nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, du darfst niemanden zwingen zu seiner Religion. Du musst den Islam freiwillig annehmen, sonst bringt dir dein Islam nichts. Du kannst natürlich sagen, auch wenn du nicht dran glaubst, dann bringt es dir trotzdem nichts. La ikraha fid din bedeutet, es gibt keinen Zwang zum Glauben. Du darfst keinen zwingen zum Glauben, dass er dann glaubt. Aber wenn du im Glauben bist, dann hast du natürlich Pflichten, die du erfüllen musst, damit dein Glaube vollständig ist und dann dein Iman steigt. Die fünf Säulen von Islam, die sechs Säulen von Iman und so weiter. Entschuldigung. Und dann sagt er, قَدْ تَبَيَّنَ رُشْدُ مِنَ الْغَيْ. Die Rechtleitung wurde von der Irreleitung schon klar gemacht oder unterscheidet. Ja? Ist schon klar, was ist richtig und ist schon klar, was ist falsch. Die Wahrheit ist schon klar und die Falschheit ist schon klar. Ja? Das bedeutet diese Sache. Sagt, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّغُوتْ. Wer jetzt den falschen, wer die falschen Götter verleugnet, wer auf sie Kufr macht sozusagen, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, und Allah, an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, der hat an einer, an der festesten Handhabe festgehalten, لَنْفِسَالَ لَهَا, das nicht zerreißt, diese feste Band, diese feste Handhabe, die reißt nicht. Wenn du an Allah glaubst, dann reißt dieser Glaube nicht. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, Allah ist allhörend und allwissend. Sagt er, وَهَذَا هُوَ مَعْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, und das ist die Bedeutung von لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, dass du falsche Götter ableugnest, ja, dass du sagst, es gibt diese Götter nicht, aber an Allah, den Einzigen, glaubst. Ja. Und er sagt, als abschließend, وَفِي الْحَدِيثِ, und im Hadith, رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ, die wichtigste Angelegenheit der Angelegenheiten ist der Islam. Wenn du sozusagen, dass du den Islam annimmst. وَعَمُودُهُ السَّلَاةِ, und das Wichtigste im Islam, oder seine wichtigste Säule ist das Gebet. وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, und die Spitze, der höchste Punkt ist Al-Jihad auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. وَاللَّهُ أَعْلَمْ, und Allah weiß am besten. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَزَحْوِهِ وَسَلَّمْ. Somit schließt er dieses Buch ab. Der Sheikh, möge Allah ihn belohnen und ihm viel Segen und Belohnung im Jenseits geben und seinen Aufenthalt im Grab erleichtern. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.